kommen Sie und laden Sie Jesus Christus ein. Sie können das zu Hause tun, ganz allein. Sie können das Experiment des Glaubens wagen und sagen, Herr Jesus Christus, wenn das wahr ist, dass du lebst, und wenn das wahr ist, dass das Bibelbuch dein Buch ist, dann teile dich meinem Leben mit. Ich will dann mit dir leben. Ich will dann meine Schuld bekennen, all die Übertretungen deiner Gesetze. Ich will meine Vergangenheit aufarbeiten und ich will stark werden wie ein junger Löwe. Ich will ein Gerechter sein. Sie können das auch hier tun. Jetzt, wenn Sie zurückbleiben. Ich habe einen jungen Christen zur Seite gehabt, der mir dabei geholfen hat, Jesus anzusprechen. Wie macht man das? Wenn Sie das nicht wissen, können Sie das tun. Wir haben Zeit für Sie und wollen Ihnen Hilfestellung geben. Vergessen Sie nicht, ich oder irgendjemand, niemand von uns kann Sie zum Christen machen. Das kann nur Jesus Christus selbst, aber wir können Ihnen Hilfestellung geben. Sie können das in Anspruch nehmen oder Sie können ein Gespräch vereinbaren. Wir kommen gerne zu Ihnen, zu einem Ort Ihrer Wahl, Ihrer Zeit, um Ihnen Hilfestellung zu geben, dass auch Sie ein Christ werden können, denn die Verantwortung liegt allein in Ihren Händen. Jesus Christus will Sie segnen. Jesus Christus hat einmal gesagt, er will Sie gerettet sehen. Er will auf Ihre Persönlichkeit, auf Ihr eigenes Leben, auf Sie selbst in Ewigkeit nicht verzichten. Dafür ist er für Sie verblutet auf Golgatha. Wir wollen mit Jesus Christus reden. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du auf Golgatha Retter geworden bist für uns. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass kein Mensch jemanden zum Christen machen kann. Keine Kirche kann das. Das kann nicht der Papst. Wir ehren ihn als Mensch. Er kann es nicht. Das kann ich nicht, das kann kein Pastor, kein Priester, niemand kann das, nur du allein. Wir danken dir dafür, dass das Evangelium von uns Menschen nicht vermarktet werden kann und doch haben wir es oft getan. Herr Jesus Christus, lass uns lernen, dein Wort ernst zu nehmen. Und wenn einer hier ist, der dich fragt, Herr, wenn du lebst, dann teile dich bitte ihm mit, dass er es weiß. Du bist sein Retter geworden. Du bist für ihn auf Golgatha verstorben. Du bist auf Golgatha verblutet. Du hast seine Sünden getragen. Hab du herzlichen Dank dafür. Anbetung sei dir dafür. Amen.